Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Erinnerungen und Pläne. 1. Welche Schulen haben Sie besucht? Nach der Grundschule haben mich meine Eltern aufs Gymnasium geschickt. Meine Leistungen in der 9. Klasse sind nicht zurückgefallen, ganz im Gegenteil. In einigen Fächern hatte ich bessere Noten. Im Gymnasium habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Es waren die besten 4 Jahre meines Lebens. Eine gute Atmosphäre, ein gutes Lehrerteam, interessante Veranstaltungen und unvergessliche Nachmittagsprogramme. Zwar bin ich nie Klassenerste gewesen, aber ich bin mit meinen Ergebnissen absolut zufrieden. Ein Gymnasium ist Jugendlichen zu empfehlen, die später studieren wollen. Mit 14 Jahren ist man sich aber noch nicht ganz sicher, was genau. 2. Welche Erinnerungen haben Sie aus Ihrer Kindheit? Ich hatte eine schöne Kindheit. Mit 3 Jahren kam ich in den Kindergarten. Ich habe nicht sehr viele Erinnerungen aus dieser Zeit. Nur, dass ich Milchreis sehr gemocht habe. Im Kindergarten lernten wir Gedichte, Lieder, einige weiß ich heute noch. Mit 6 Jahren ging ich in die Grundschule. Diese 8 Jahre vergingen sehr schnell. Ein Streber war ich nie. Ich hatte aber immer gute Noten. Ich weiß noch, wie ich damals Mitte August schon auf den Schulanfang wartete, die neuen Bücher und Hefte roch und wissbegierig durchblätterte. Man sagt, Freundschaften, die man während der Grundschuljahre schließt, dauern ewig. Naja, 2 meiner besten Freundinnen lernte ich in jener Zeit kennen. 3. Wie wird ein Klassentreffen organisiert? Ein Klassentreffen ist ein Wiedersehen mit den alten Schulfreunden und Lehrern. Normalerweise wird es alle 5 Jahre organisiert, damit die ganze Klasse erfährt, was aus uns geworden ist. Unseres ist nächstes Jahr fällig. Ehrlich gesagt habe ich viele meiner Mitschüler seit damals nicht gesehen, obwohl wir in derselben Stadt leben. Es wird Spaß machen, unsere gemeinsamen Erinnerungen und Streiche wieder wachzurufen, all die Spitznamen und was die Lehrer uns angetan haben und umgekehrt. Das Organisieren unseres ersten Klassentreffens werde ich in die Hand nehmen. Ich habe viele Facebook-Kontakte. Durch einen Klick werde ich die ganze Gruppe auswendig machen können. 4. Werden Sie Ihre Lehrer nach dem Abitur vermissen? Unsere Lehrer in der Grundschule waren leutselig, aber streng. Sie schienen so erwachsen, obwohl sie kaum 10 Jahre älter waren als wir. Sie stellen hohe Anforderungen an die Schüler. Ich kann mich noch erinnern, dass einige uns sogar sich zum Kuchenessen einluden. Das Gymnasium war natürlich viel härter. Noch strengere Lehrer, noch größere Erwartungen. Fachlich waren sie erste Klasse, das muss man zugeben, aber viel distanzierter und unfreundlicher als meine alten Lehrer. Nach meinem Schulabschluss werde ich die unglaubliche Stimmung der Englischstunden mit unserem Lektor aus England am meisten vermissen. So gut werde ich nie wieder Englisch sprechen können. 5. Wie stellen Sie sich Ihr Leben in 5 Jahren vor? Zunächst muss ich das Abi ablegen und die Aufnahmeprüfung schaffen. Während meines Studiums würde ich mich liebend gerne um ein Auslandsstipendium bewerben, um ein paar Semester in England zu verbringen. Ich hätte Lust, eine 3. Sprache zu lernen. Wenn niemand wie ich als Dolmetscher arbeiten will, sind Sprachkenntnisse unentbehrlich. Was nach dem Uni-Abschluss kommt, ist noch Zukunftsmusik. Es wäre natürlich nett, wenn ich eine gute Stelle in meinem Beruf finden könnte. Außerdem wünsche ich mir eine harmonische Partnerschaft. Aber ans Heiraten denke ich erst, wenn ich mich im Berufsleben bewährt habe.